NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 16. von 18 Abschnitten. Wir sind im zweiten Buch, das den Namen des Riesensohnes Pantagruel im Titel führt. Aber die wahrscheinlich wichtigste Figur dieses Buches und auch der folgenden ist Pantagruels Freund Panurg, ein Pariser Scholar, dessen Name sich aus dem Griechischen herleitet und so viel bedeutet wie »der mit allen Wassern Gewaschene«. Anders als die beiden Riesen, in denen man Fabelwesen, groteske Hervorbringungen einer volkstümlichen Fantasie sehen kann, die Werkzeuge von Rabelais Übermut und Spottlust, anders also als Gargantua und Pantagruel, ist Panurg ein menschlich allzu menschlicher und komplexer Charakter, gelehrt und ordinär zugleich, liebenswürdig und grausam, welterfahren und abgebrüht, ein Repräsentant des Realitätsprinzips, das der Humanist Rabelais nicht aus den Augen verliert. In Panurg lebt die Vagantentradition eines François Villon fort, der skeptische Realismus der Schelmenromane, das Außenseitertum eines Eulenspiegel, des großen Schalks, der ja auch zu Rabelais Zeiten erstmals die literarische Bühne betrat. In der letzten Lesung haben wir beispielsweise von der pantomimischen Zeichendisputation gehört, die Panurg mit einem englischen Theologen austrägt, Parodie scholastischer Streitgespräche. Im folgenden Kapitel wird von Panurgs Liebschaft mit einer der höchsten Damen der Stadt berichtet, der er mit derb unverschämten Worten den Hof macht, sogar, wie wir zuletzt hörten, in der Kirche. Und es gelingt ihm in der Tat, ihren kostbaren Rosenkranz in seinen Besitz zu bringen. Die Dame befindet sich nun in der Verlegenheit, ihrem Gatten den Verlust des Rosenkranzes erklären zu müssen. Panurg weiß sich das zunutze zu machen. Hören Sie bitte wieder Helmut Kraus. Nach dem Essen lief ihr Panurg wieder ins Haus und trug in seinem Ärmelaufschlag eine Börse mit Spielpfennigen und Zählmarken. Er fragte sie, wer von uns liebt den anderen am meisten? Darauf sie, oh, ich hasse euch nicht, denn Gott befiehlt, unseren Nächsten zu lieben. Ja, aber seid ihr nicht verliebt in mich? Ich hab euch schon einmal alle derartigen Reden verboten. Wollt ihr bewiesen haben, dass ich keine solch unehrerbietigen Worte gegen mich dulde? Geht fort und gebt mir meinen Rosenkranz wieder, auf dass mein Gemahl sich nicht danach erkunde. Wie, euren Rosenkranz? Nein, Potzweibel, aber einen anderen will ich euch verehren. Mögt ihr lieber einen aus emailliertem Gold oder aus Ebenholz oder aus feinen Türkisen? Doch nein, ich kenne einen weit köstlicheren aus Eitelsmaragd. Und kostet bloß 25.000 Dukaten, den will ich euch schenken. Bei diesen Worten klimpert er mit seinen Spielpfennigen, als ob's lauter Sonnentaler wären. Oder steht euer Verlangen nach schönem Samt oder zarter Seide? Beliebt euch eine Kette, Spange oder Ring? Braucht's nur zu sagen, 50.000 Dukaten sind mir ein kleines. Als sie das hörte, ward sie etwas gefälliger gestimmt. Sprach aber dem ungeachtet, »Nein, ich danke, ich begehre nichts von euch.« »Potz, aber ich von euch«, fiel er ein, »freilich etwas, das euch gar nichts kostet, das euch um keinen Deut ärmer macht. Schaut hier«, er lüpfte den Latz, »der Bruder Hans Kitzelritzel heischt Herberg und Unterschlupf.« Und wieder wollt er sich an sie machen. Doch sie rief um Hilfe, obzwar nicht allzu laut. Da kehrte Panurg sein wahres Antlitz herfür. »Ihr wollt mir also nicht zu Willen sein? Gut, so pfeife ich auf euch. Und sollen die Hunde über euch kommen, dann bläht euch mit eurer Ehre.« Damit lief er rasch von hinnen, denn er hegt einen eingefleischten Respekt vor drohenden Prügeln. Kaput 22. Wie Panurg der Dame einen Streich spielte. Tags darauf feierte man Fronleichnam, wo es Sitte ist, dass die Frauen ihren schönsten Staat anlegen. Auch unsere Dame hatte sich mit einem kostbaren Kleid aus roter Seide und weißem Samt geschmückt. Am Abend zuvor aber suchte Panurg allenthalben, bis er eine orgosische Hündin auftrieb, fesselte sie an seinen Gurt, schleppte sie in seine Behausung und fütterte sie kräftig bis zum Morgen. Dann bracht er sie um und schnitt ihr das Ding aus, das den grätzischen Geomanten nicht fremd ist, zerhackt es in feine Stücklein, verbarg sie sorgsam und schlenderte nach der Kirche, wo die hohe Frau sich der Prozession anschließen wollte. Bei ihrem Eintritt reicht er ihr, sich höflich verneigend, das Weihwasser, und als sie ihren Segen gesprochen hatte, rückt er zu ihr in die Bank und steckt ihr einen Bogen zu mit folgendem Rundreim: Da ich euch jüngst, o allerschönste Blüte, mein Leid gestand, wie ward ihr aufgebracht? Wie jagtet ihr mein kummervoll Gemüte ohn alle Hoffnung in die finstre Nacht? Vermeint ihr etwa, dass ich Ränke brüte? Missfiel euch meine Klage? Sprecht ihr doch, nein, werter Freund, geduldet euch in Güte nur einmal noch. Ist es denn Unrecht, wenn ich für euch glühte, und Schmach, wenn ich in eures Leibes Pracht, die Samt und Seide neidisch überdacht, gedankenvoll mit meinen Wünschen wüte? Verstattet diesem hitzigen Geblüte, dass es an euer liebes Pförtlein poch. Dann seufzt ihr wohl, wie, werter Freund, schon müde? Nur einmal noch. Indes sie das Papier auseinanderfaltete und hineinblickte, überschüttete er sie verschiedentlich, auch in den Ärmelfalten, mit der bewussten Spezerei und flüsterte: »Werte Frau, wenn ihr wüsstet, wie erbärmlich einem armen Liebhaber zumut ist, ich für meinen Teil verhoffe nur, dass meine kummervollen Stunden und brennend heißen Liebeswunden mir dereinst im Fegfeuer zu gut gerechnet werden. Betet zu Gott, dass er mich mit Geduld wappne in meiner Pein.« Kaum hat er ausgeredet, da rannten schon alle Hunde, die in der Kirche waren, vom Geruch der Spezerei angelockt auf die Dame los. Kleine und große, dicke und dünne, berochen sie und lüpften gar eifrig die Beine an ihr. Traun, es war eine garstige Hundsfötterei. Panurk verscheuchte sie ein weniges, nahm aber alsbald Urlaub und verbarg sich in einer Seitenkapelle, wo er des weiteren Verlaufs Zeuge sein konnte. Denn jetzt beschissen und verpissten die Schweinehunde aller Orten von oben bis unten der Dame köstliche Gewandung. Ein großer Windhund spritzt ihr auf den Kopf, andere auf die Ärmel, die Kleinen in den Schoß und ein winziger Kläffer aufs Schuhzeug. Die umknienden Betweiber strengten sich weidlich an, ihre Nachbarin zu retten. Panurk aber kicherte und wandte sich an einen Herrn: »Dies Frauenzimmer scheint nicht übel bei Hitze zu sein. Oder hat sich gar unlängst von ihrem Mops heimsuchen lassen?« Und wie er sah, dass alle Hunde um sie herum knurrten wie um eine läufige Hündin, ging er von dannen, den Pantagruel zu holen. Wo er auf der Straße einen Köter traf, gab er ihm einen Tritt. »Willst du machen, dass du zur Hochzeit gehst? Vorwärts zum Teufel, vorwärts!« In der Herberg stieg er unverweilt zu Pantagruel. »Ich bitt euch, Herr, beschaut euch einmal die Hundeversammlung da drüben. Drängen sie alle um die schönste Dame der Stadt und wedeln und wollen sie vertöffeln.« Dem war Pantagruel nicht abhold und fand sich bei dem Mysterium ein, das ihn höchst neuartig und schön bedünkte. »Und nun stellt euch die Prozession für. Mehr denn 600.014 Hundsrüden schwänzten um die tugendhafte Schönheit her und taten ihr alle Schand an. Und aus jeder Gasse stürzten neue herbei und brunsten auf den Weg, über den ihr Rock gefegt war. Alle Welt blieb stehen und verwunderte sich über die Tiere, die der Frau bis an den Hals stiegen und ihr ganzes Festkleid verhunzten. Da blieb ihr nichts übrig, als sich eilends in ihr Haus zu retten. Aber die Hunde waren hinter ihr her, wohin sie auch verkriechen mocht. Also, dass sich die Mägde vor Lachen nicht mehr zu helfen wussten und kaum vermochten, das Haustor zu verriegeln. Und waren die Köter nicht eher davon wegzukriegen und seichten so gierig darauf, bis hell ein Bächlein herabfloß, worin die Enten hätten schwimmen können, wär auch wohl ein Mühlwerk damit zu betreiben gewesen. Kaput 23. Pantagruels Abreise von Paris. Unlang danach bekam Pantagruel die betrübliche Kunde, sein Vater Gargantua sei ins Land der Feen abberufen worden und seine Grenznachbarn, die Dipsodier, hätten auf solche Nachricht hin einen verwüstenden Einfall in das Utopialand gewagt, hielten auch dazumal die Hauptstadt der Amauroten belägert. Der Stand der Dinge duldete keinen Verzug. Drum ging Pantagruel, ohne von irgendwem Abschied zu nehmen, aus Paris fort und reiste gen Rouen. Unterwegs fiel ihm auf, dass die französischen Meilen merkwürdig kurz seien, verglichen mit denen andersländischen, und fragte Panurg nach dem Grund und Anlass hiervon. Der erklärt's also. Vor alters waren die Länder nicht nach Meilen, Routen oder Stadien vermessen, bis endlich der König Pharamond auf diese Einrichtung verfiel, und zwar nach folgendem Rezept. Er sucht in Paris 100 stattliche, schöne und kräftige junge Burschen aus und ebenso viel pikardische Mägdlein. Die ließ er wohl abspeisen und 8 Tage lang füttern. Rief sie dann vor sich und teilte jedem Burschen ein Dirnlein zu, auch reichlich Geld für die Unkosten, und schickte sie nach allen Richtungen ins Land hinaus mit dem Gebot, sie sollten immer dort einen Stein setzen, wo sie einander verzwiebackten. Bis dahin sei es allemal 1 Meile. So machten sich die Paare lustig auf die Straße, und weil sie alert und busper waren, firlefranzten sie sich alle Ackerslänge. Dieserhalb sind die Meilen in Frankreich so knapp. Als sie aber ein Stück Wegs und Arbeit hinter sich hatten und das Öl im Lämplein mählich zur Neige ging, hampelten sie minder häufig und hatten, ich red von den Mannsleuten, an einer lumpigen Knobelei des Tages vollauf genug. So kommt's, dass die Meilen in Bretagnen, in der Bordeläser Heide, in Deutschland und fernerhin alle so weitläufig sind. Andere haben andere Erklärungen, aber ich halte meine für die richtige. Dem pflichtete Pantagruel gerne bei. Bald erreichte die Gesellschaft Honfleur, und der Prinz ging mit Panurg, Epistemon, Eusthenes und Karpalim zu Schiff. Während sie noch auf günstigen Wind warteten, holt ihn ein Brief ein von einer Pariser Dame, die er geraume Zeit unterhalten hatte, und trug die Aufschrift: Dem teuersten der Schönen, dem ungetreuesten der Edlen, PNTGRL. Caput 24. Der Brief und des Ringes Inschrift. Als Pantagruel die Aufschrift gelesen hatte, war er baß erstaunt. Er fragte den Boten nach dem Namen seiner Herrin und faltete das Schreiben auseinander, sah aber nur leeres Pergament, benebst einem Ring, an dem ein gülden Herzlein hing. Da winkt er Panurgen herbei und legt ihm den Fall vor. Der meinte, das Papier sei sicherlich beschrieben, aber aus Vorsicht mit einer subtilen Geheimtinte. Zur Probe macht er's warm, ob es mit aufgelöstem Ammoniaksalz beschrieben sei, kam aber nichts zum Fürschein. Dann legt er es ins Wasser, falls man Titymalussaft genommen hätte. Hielt es gegen eine Kerze, ob weiße Zwiebelbrühe als Tinte gedient. Rieb es mit Nussöl, ob Feigenlauge aus der Feder geflossen. Dann mit Milch von einer Frau, die ihre erstgeborene Tochter stillte, ob etwan Krötenblut den Schreibsaft geliefert hätte. War aber alles vergebens. Kein Buchstäblein wurde sichtbar. Da bedeutet er seinem Herrn: Ich habe alle Mittel durchprobiert, find aber nichts als den Ring. Wie sie nun diesen näher ins Auge fassten, sahen sie auf der Innenseite eine Schrift in hebräischen Zeichen: Lema Sabachthani. Epistemon verdolmetschte das und es lautete: Warum hast du mich verlassen? Da ging Panurgen ein Licht auf. Jetzt hab ich's. Hier das güldene Herzlein, das an dem Ringe baumelt, und die Inschrift heißen zusammen: Loses Herz, warum hast du mich verlassen? Pantagruel war tief bestürzt, und es fiel ihm mit einem Mal schwer aufs Herz, dass er beim Fortgehen keinen Abschied von seiner Dame genommen hatte. Wär auch gern wieder umgekehrt, aber Epistemon stellt ihm seine Heimatstadt vor Augen, die in dreuender Gefahr schwebe. Erhob sich auch eine Stunde darauf ein günstiger Wind und gewannen sie die hohe See. Kamen in kurzer Zeit über Madeira zu den Kanarischen Inseln, nach Senegal, Melli, dem Kap der Guten Hoffnung, und nahmen ihren Lauf gen Melindien. Von da über Meden, Uti, Gelasim und die Feeninseln nach Achorien und liefen schließlich im Hafen von Utopien ein, von wo es bis zur Hauptstadt der Amauroten nur an die 3 Meilen ist. Sie ruhten am Gestade ein wenig und Pantagruel sprach: »Kinder, die Stadt der Feinde ist nicht weit. Seid ihr entschlossen, mit mir zu leben und zu sterben?« »Ja, Herr«, riefen alle, »vertraut auf uns wie auf eure eigenen Finger. Nur ein Punkt flößt mir noch Bedenken ein. Ich weiß nicht, wie stark der Gegner ist, noch kenne ich seine Aufstellung, sonst rückt ich mit aller Zuversicht vorwärts.« Da boten sich die anderen einhellig an: »Lasst uns auf Kundschaft streifen und harret hier unsere Rückkehr. Noch heute soll euch alles offenbar werden, was zu wissen Not tut.« Kaput 25. Das Gefecht gegen die Vorhut. Derweil sie noch Worte tauschten, galoppierten aus der Ferne 660 leichte Reiter gegen den Strand, wohl mit der Absicht, das neue Schiff in Augenschein zu nehmen. Pantagruel ward ihrer ansichtig und sprach: »Kinder, zieht euch ins Fahrzeug zurück, dass ich es mit den Feinden aufnehme. Ich hau sie alle gleich wilden Tieren tot und wären ihrer 10-mal mehr.« Aber Panurg wehrte: »Herr, dazu hat es keine Not. Geht lieber ihr an Bord, ich schmeiß sie ganz allein zu Boden. Rasch, rasch, es gilt hohe Zeit.« So gab Pantagruel nach, verhieß aber im Notfall hilfreich beizuspringen. Schnell raffte Panurg 2 Taue aus dem Schiff, deren Enden er in die Winde am Oberdeck steckte, und legte sie in 2 großen Schleifen ans Land, die eine innert der anderen. Dann wandt er sich an Epistemon: »Geht an Bord, und wenn ich das Zeichen geb, dreht aus Leibeskräften an der Winde, dass die Taue sich plötzlich aufrollen.« Eusthenes aber und Karpalim mussten an Land bleiben und sich den Feinden aussetzen. »Tut, als wolltet ihr euch übergeben, doch hütet euch, in die Schleifen hineinzutreten.« Rannte drauf selber ins Schiff zurück und holte ein Strohbündel nebst einem Fass Kanonenpulver, hatte auch gerade noch Zeit, es inmitten der Seile auszuspreiten und sich mit einer verborgen gehaltenen Lunte parat zu stellen. Denn just im selben Augenblick stürmten die vordersten Reiter an, fielen aber samt den Gäulen ins Wasser, maßen das Ufer steil und glitschig war, indes die anderen nachdrängten, vermeinend, ihre Kameraden seien auf Widerstand gestoßen. Panurg aber trat ihnen höflich entgegen: »Verzeihet, werte Ritter, so ihr euch einen Schaden getan habt. Nicht wir sind daran schuld, sondern die Salzflut. Verfahret denn mit uns nach eurem Belieben.« Das Gleiche sagten auch die anderen, samt Epistemon, der an Deck stund. Unterdessen schlich Panurg beiseit und eräugte, dass die ganze Rotte sich innerhalb der Schlingen befand, während die 2 Freunde fürsorglich hinausgetreten waren. Da rief er dem Epistemon: »Zieh, zieh!« Und dieser drehte stracks am Spill, dass die Taue sich im Nu um die Beine der Pferde verstrickten und sie samt den Mannen zu Boden zerrten. Zwar rafften sich die wieder auf und zogen vom Leder, aber schon hatte Panurg mit der Lunten das verzettelte Pulver entzündet, also dass Ross und Reiter gar jämmerlich verbrannten. Nur einer entkam auf einem türkischen Renner, doch Karpalim setzt ihm nach, ereilt ihn, sprang hinter ihm in den Sattel, umschlang ihn von hinten und brachte ihn so ans Gestade zurück. Pantagruel war hoch erfreut über diesen Sieg, den er seinen wackeren Gefährten verdankte, lud sie zur Rast am Ufer und alle erquickten sich bäuchlings an Speise und Trank, der Gefangene mitten unter ihnen, obzwar in ständiger Sorge, Pantagruel könnte ihn mit 1 samt Haut und Haar verschlucken, was diesem auch ein leichtes möchte gewesen sein, denn seine Gurgel war so geräumig, dass ihn der Helde nicht mehr darin gekratzt hätte, als ihr ein Stäublein Zuckerwerks verspürtet oder der Esel ein Hirsekorn. Kaput 26. Pantagruel und seine Gesellen werden des Salzfleischs leidig. Karpalim zieht auf die Jagd. Als sie dergestalt beim Schmause saßen, brummte Karpalim: »Potz, schwere Not, wann werden wir wieder einmal einen frischen Braten zwischen die Zähne kriegen? Dies ewige Dörrfleisch trocknet mir die Kehle aus. Ich mein, ich hol uns einen von den angebrannten Rossschlägeln, er mag wohl gar sein.« Als er zu dem End aufstand, sah er am Waldsaum einen stattlichen Rehbock, den wohl das Feuer angelockt hatte. Ohne sich lang zu besinnen, bolzt er wie von der Armbrust geschossen auf das Wild los, das er's im Hui erwischte, fing noch im Fluge 4 große Trappen, 26 Rebhühner, 16 Fasanen, 19 Reiher, 32 Tauben, 9 Schnepfen und erlegte mit den Absätzen 10 oder 12 Häslein und Kaninchen, 15 Wildferkel und 3 Füchse. Hernach klopft er dem Rehbock mit seinem Malchus weidlich auf den Schädel, dass er umstand, packt ihn und las auf dem Heimweg die Hasen, Vögel und Ferkel auf. Rief auch schon von Weitem: »Holla, Panurk, Essig, Essig!« so dass der gute Pantagruel meinte, es sei ihm schwach ums Herz und man müsse ihm mit Essig beispringen. Aber Panurk erlickerte wohl, wo der Has im Pfeffer lag, und zeigte dem edlen Prinzen, wie Karpalim mit einem Rehbock auf den Schultern und den Gürtel voll Kleinwild zurückkehrte. In wenig Augenblicken fertigte Epistemon im Namen der 9 Musen 3x3 schöne antikische Bratspieße aus Holz. Eusthenes half ausweiden, Panurk stellte je 2 Reitersättel so ans Feuer, dass man die Bratspieße darüberlegen konnte, der Gefangene musste sie drehen, und so gab es eine lustige Feldköcherei. Da ging es hoch her und ward nicht am Essig gespart. Zum Teufel mit jedem Zimperlichtour. Hei, wie sie schmausten und schmatzten. Pantagruel scherzte: »Jetzo sollte jeder von euch 2 Messschellen am Kinn baumeln haben und ich ein paar Turmglocken. Gäbe das nicht eine fürtreffliche Tafelmusik nach dem Takt unserer Kauklammern?« Panurk war es, der endlich zur Besonnenheit mahnte, damit man auf ein Mittel zur Überrumpelung der Feinde denke. Pantagruel pflichtet ihm bei und wandte sich an den Gefangenen. »Hör du, sag uns die Wahrheit und lüg nicht, wenn dir deine Haut lieb ist. Ich bin der, den sie den Kindleinfresser heißen, also gib Rechenschaft über des Feindes Stellung, Stärke und Befestigungen.« Darauf der Häftling: »Hoher Herr, ich will euch verraten, dass bei dem Heer 300 Riesen stehen, alle in Granit gewappnet und fast so groß, als ihr seid. Aber ihr Obriste, der Bärwolf, ragt noch höher und ihn schützt kyklopisches Amboßgewirk. Folgen ihnen 163.000 Fußvölker in Koboldskollern, 11.400 Schwertträger, 3.600 Mörser und Kanonen und den Beschluss bilden 150.000 Lagerdirnen, schön wie Götterweiber.« »Ah, das ist mein Fall«, schmunzelte Panurk. »Darunter die Amazonen, aber auch Weibsbilder aus allen anderen Ländern der Welt.« »Gut«, nickte Pantagruel. »Aber der König, ist er nicht dabei?« »Doch, Herr. Er nimmt in persona am Zuge teil und heißt Anarchis, Beherrscher aller Dipsodier oder Durstleut. Niemals zuvor sah man ein so dürstend Geschlecht noch zechbarer Volk. Sein Zelt steht im Schutz der Riesenwache.« »Das genügt mir«, sprach Pantagruel. »Auf, Kinder, wollet ihr mit mir kommen?« Darauf Panurk: »Zur Hölle mit jedem Schlappschwanz! Ich hab schon bei mir ausgemacht, wie ich euch all die Kerle tot wie gestochene Säue ausliefern kann. Aber ein anderer Fall bewegt mir noch das Gemüt.« »Was für einer?« fragte Pantagruel. »Wie ich mit meinem Rambock eine Bresche in all die Lagermägdlein leg, dass keine mir von dannen schlüpft, ich hätt sie gründlich erst gestüpft.« »Hahaha«, lachte Pantagruel, und Karpalim sprach: »Zum Teufel, ja, ich muss mir auch eine vor die Plempe rocken.« Was, und ich erst, Potzschlitz, fiel Eusthenes ein. Seit wir Rouen hinter uns haben, ist mir der Zeiger nimmer über 10 oder 11 Uhr hinausgerutscht. Er stellt sich mannhaft und pluderig wie 100 Teufel. Schön, sprach Panurk, du sollst darum die Fetten und Ausgepichten kriegen. Potzwetter, brummte Epistemon. Alles will reiten, und ich soll wohl allein den Esel am Zügel führen? Dass ich ein windiger Hundsfort wär. Wir nehmen alle unser Kriegsrecht. Wer kann, greift zu. Wohl, wohl, sprach Panurk, bind nur dein Eselein fest und tummle dich rittlings wie wir andern. Was da der gute Pantagruel lachte, gab aber schließlich doch zu bedenken, machet nur die Rechnung nicht ohne den Wirt, auf dass euch nicht vors Nächtet alle Lust zum Satteln verfliegt, wenn man euch rücklings mit Schaft und Klinge auf dem Buckel herumreitet. Ah, bah, wehrte Epistemon, ich schlepp euch das Volk bei, dass ihr's braten oder rösten, zerhacken oder verschnitzeln mögt. Potz, dunner Schlag, lasst euch darauf keine grauen Haare wachsen. Scheißdreck, fiel Panurk ein, mein Hosenbeutel langt hin, all die Mannsbilder zu verstäuben. Und St. Stopfloch, der drinnen siedelt, wird die Frauenzimmer in Bausch und Bogen ausfegen. Also denn, los und vorwärts, befehligte Pantagruel. Kaput 27. Von den Siegestrophäen. Ehe, dass wir von diesem Fleck scheiden, will ich zum Gedächtnis eurer allda kundgemachten Tapferkeit ein stattlich Trophäum errichten. Also Pantagruel. Worauf seine Leute voll Lust und mit übermütigem Singsang einen Stamm in den Boden rammten, daran sie eine Schabracke, einen Sattel, Steigbügel, Sporen, Halsberg, Panzer, Axt, Gewaffen und sonstiges Rüstzeug hängten. Hiernach schrieb Pantagruel folgenden sieghaften Gedenkvers. Hier schmückten sich 4 Helden, brav und harsch, durch eigene Klugheit mit des Sieges Kronen. Nicht stahlgepanzert oder säbelbarsch, nein, so wie Fabius und die Scipionen. 660 Mann, gleich dürren Bohnen, verbrannten sie und brieten sie zu Hauf. Wo hoher Witz und kluge Sinne wohnen, kommt rohe Stärke nimmer obenauf. Es ruht das Los in Gottes Schoß, ihr alle wisst es, wer bloß auf seine Kräfte baut, vermisst es. Der Knirpse, den der Herrgott liebt, wird groß, und den nur trifft's voll Gnad und übergießt es, der sich zu stillem Gottvertrauen entschloss. Derweil der Prinz dies Carmen aufzeichnete, befestigte Panurk an einem länglichen Stecken das Gehörn des verschnabulierten Rehbocks benebst dem Fell und rechten Vorderlauf, fügte 3 Hasenlöffel hinzu, ferner 1 Karnickelbürzel, 2 Trappenfittiche, 4 Taubenfüße, 1 Essiggutter, 1 Salzhorn, den Bratspieß, 1 Spickgabel, 1 alte Lotterpfanne, 1 irdenen Brühnapf und 1 Trinkbecher. Dichtete auch hierzu in lächerlicher Nachahmung der pantagruelischen Siegesode nachstehenden Klappervers. Hier saßen 4 Kumpane auf dem Arsch. Die soffen, ihre Schläue zu belohnen. Zu Bacchus Ehren also froh und narsch wie junge Karpfen oder Lästrigonen. Des Meister Lampe täten sie nicht schonen. Sie fraßen ihn wohl bis zum Bürzel auf, mit Salz und Essig, scharf wie Skorpionen, und war ein Kauen und schröckliches Geschnauf. Bei Hitze groß, so merkt's euch bloß, das Beste ist es, ein Fessel anzuzapfen, munter fließt es. Und ward ein Hasenbüglein euer Los, mit Essigbrühe dann versauer süßt es. Das schmeckt zu allen Zeiten glorios. NDR Kultur